vibes that are haunting. Hey, yeah. Hardcore vibes that are haunting. Hey, yeah. Hardcore vibes that are haunting. Hey, yeah. Dedicated to all the ravers in the nation. Dedicated. I keep it. ein gutes MDMA, Speed, Koks, Ace, die Mitsubishis. Der Moment im Leben, wo viele Menschen anfangen, Drogen zu nehmen. Wissen Sie, was das ist? Kokain. Falsch. Das ist nicht Macht und Monetas. What? We'll be right back. wenn sie mit erstaunlicherweise nicht und das Betäubungsmittel gesetzt hält. Gescheitert noch durch Schütze und nach innen. Thank you. needle on the record. Aber was sieht denn? Ja, das wird nichts. Richtig grob muss es sein, Junge. Badeseil, knallt. Crystal. Wir sind die Jungs vom Waffenladen. Normal, bitte. Aufgerüstet. Fingern eine Bassdrum. Mit extra viel Druck. Mit extra viel Druck. Kokain. Kokain. Thank you. Bildschirm nehmen, du Vogel. Das ist das, was ich meine. besorgen. Das könnten manche so aufpassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ist das jetzt eine Verarschung? We'll be right back.